Sie wurden von dem Diener unterbrochen, der ankündigte, dass die Kutsche vor der Tür halte, und Mrs. Jennings, die sofort aufstand, sagte im Gehen, »Also, mein Kind, ich muss gehen, bevor ich auch nur halb zu Ende bin. Wir können aber ja am Abend alles noch einmal durchsprechen, denn wir sind ganz allein. Ich bitte Sie nicht, mich zu begleiten, denn für Gesellschaft ist Ihr Kopf viel zu voll von der Sache, und außerdem liegt Ihnen bestimmt daran, Ihrer Schwester davon zu erzählen.« Marion hatte das Zimmer verlassen, bevor das Gespräch begann. »Natürlich, Madam, werde ich Marion davon erzählen, aber ich werde es sonst vorläufig niemandem gegenüber erwähnen.« »So? Na schön«, sagte Mrs. Jennings ziemlich enttäuscht. »Dann soll ich es wohl auch Lucy nicht sagen, denn ich wollte heute eigentlich nach Holborn fahren.« »Nein, Madam, nicht einmal Lucy, wenn ich bitten darf. Ein Tag Aufschub spielt weiter keine Rolle, und bis ich Mr. Ferris geschrieben habe, finde ich, sollte es niemandem gegenüber erwähnt werden. Ich setze mich sofort hin. Bei ihm ist es wichtig, keine Zeit zu verlieren, denn er wird natürlich für seine Ordination noch allerhand zu tun haben.« Die Bemerkungen bereiteten Mrs. Jennings zunächst einiges Kopfzerbrechen. Warum Mr. Ferris davon in solcher Eile Nachricht erhalten musste, konnte sie nicht ohne weiteres verstehen. Ein kurzes Nachdenken allerdings brachte sie auf einen einleuchtenden Gedanken, und sie rief, »Aha, ich verstehe. Mr. Ferris ist also der Auserwählte. Na ja, umso besser für ihn. Ja, natürlich, er muss so schnell wie möglich ordiniert werden, und ich freue mich sehr, dass alles schon so weit gediehen ist. Aber mein Kind, ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Sollte nicht der Oberst selbst schreiben? Er ist doch der Richtige dazu.« Elinor begriff den Anfang von Mrs. Jennings' Worten nicht ganz, aber sie fand es auch nicht der Mühe wert, nachzufragen, und so beantwortete sie nur den Schluss. »Oberst Brandon ist ein so zartfühlender Mann, dass er es lieber sieht, wenn jemand anders als er Mr. Ferris seine Absichten mitteilt.« »Und daher sind Sie gezwungen, es zu tun. Na ja, das ist eine merkwürdige Art von Zartgefühl. Trotzdem, ich will Sie nicht abhalten.« Da sie sah, dass sie sich zum Schreiben anschickte, »Sie müssen wissen, was für Sie am besten ist. Also, auf Wiedersehen, mein Kind. Seit Charlottes Wochenbett habe ich keine so erfreuliche Nachricht mehr gehört.« Und damit ging sie. Aber sie kehrte noch einen Augenblick zurück. »Ich habe gerade über Bettys Schwester nachgedacht, mein Kind. Ich wäre froh, wenn sie eine so gute Herrin bekäme. Aber ob sie als Zofe einer Dame gut geeignet ist, weiß ich natürlich nicht. Sie ist ein ausgezeichnetes Hausmädchen und handarbeitet sehr gut. Wie auch immer, denken Sie in Ruhe darüber nach.« »Ja, gern, Madam«, erwiderte Elinor, die nicht viel davon hörte, was sie sagte, und der mehr daran lag, allein zu sein, als dem Gespräch zu folgen. »Wie Sie anfangen, wie sie sich in ihrem Brief an Edward ausdrücken sollte, war jetzt ihre einzige Sorge. Die besondere Beziehung zwischen ihnen machte das schwierig, was jedem anderen gegenüber die leichteste Sache der Welt gewesen wäre, aber sie fürchtete auch, entweder zu viel oder zu wenig zu sagen, und brütete über dem Blatt Papier mit der Feder in der Hand, bis sie durch den Eintritt von Edward selbst unterbrochen wurde. Er war an der Tür Mrs. Jennings begegnet, die auf dem Weg zur Kutsche war, als er seine Abschiedskarte dalassen wollte, und nach einer Entschuldigung, dass sie selbst nicht mit hineinkäme, hatte sie ihn gebeten, einzutreten und ihm gesagt, Miss Dashwood sei oben und wolle ihn in einer ganz besonderen Angelegenheit sprechen. In ihrer Ratlosigkeit hatte sich Elinor gerade beglückwünscht, dass dies trotz der großen Schwierigkeit, schriftlich die richtigen Worte zu finden, immer noch besser sei, als die Nachricht mündlich zu übermitteln, als ihr Besucher eintrat und ihr gerade diese Anstrengung abverlangte. Ihr Erstaunen und ihre Verwirrung bei seinem plötzlichen Eintritt waren sehr groß. Sie hatte ihn nicht gesehen, seit seine Verlobung bekannt geworden war, und daher auch nicht, seit er wusste, dass sie davon gehört hatte. Und das bereitete ihr im Bewusstsein dessen, was sie gerade gedacht und was sie ihm zu erzählen hatte, einige unbehagliche Minuten. Auch er war ganz niedergeschlagen, und sie nahmen in der schönsten und vielversprechendsten Verlegenheit Platz. Er konnte sich nicht erinnern, ob er sie beim Eintreten um Entschuldigung für sein Eindringen gebeten hatte, aber um ganz sicher zu sein, brachte er eine förmliche Entschuldigung vor, sobald er nach dem Hinsetzen etwas sagen konnte. »Mrs. Jennings sagte mir«, begann er, »dass Sie mit mir sprechen wollten. So wenigstens habe ich Sie verstanden, sonst wäre ich bestimmt nicht auf diese Weise bei Ihnen eingedrungen, obwohl ich andererseits sehr traurig gewesen wäre, London zu verlassen ohne sie und ihre Schwester noch einmal gesehen zu haben. Besonders da es einige Zeit dauern wird. Es ist nicht wahrscheinlich, dass ich so bald das Vergnügen haben werde, sie wiederzusehen. Ich reise morgen nach Oxford.« »Sie wären doch wohl nicht gegangen«, sagte Elinor, sich zusammennehmend und entschlossen, das, wovor sie sich so fürchtete, so schnell wie möglich hinter sich zu bringen, ohne unsere guten Wünsche mit auf den Weg zu nehmen, auch wenn wir sie ihnen nicht hätten persönlich aussprechen können. Mrs. Jennings hatte mit ihrer Bemerkung ganz recht. Ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen, das ich gerade schriftlich übermitteln wollte. Ich habe einen außerordentlich angenehmen Auftrag. Sie atmete beim Sprechen schneller als sonst. Oberst Brenton, der erst vor 10 Minuten hier war, hat mich gebeten, Ihnen Folgendes zu sagen. Da er erfahren hat, dass Sie Pastor werden wollen, hat er das große Vergnügen, Ihnen die Pfarre von Delaford anzubieten, die gerade frei ist, und bedauert nur, dass sie nicht einträglicher ist. Darf ich Ihnen zu einem so angesehenen und verständnisvollen Freund gratulieren und meine Wünsche, dass das Einkommen, es sind ungefähr 200 Pfund im Jahr, bei weitem einträglicher wäre, den seinen hinzufügen, damit es Ihnen erlaubte, eher zu... damit es mehr als eine vorübergehende Unterkunft für Sie... damit es kurz und gut die Verwirklichung Ihres Glücks ermöglichen könnte. Da Edward selbst nicht sagen konnte, was in ihm vorging, kann man auch nicht erwarten, dass jemand anders es ausdrückt. Man sah ihm allerdings das Erstaunen an, das eine so unerwartete, so unverhoffte Mitteilung unweigerlich hervorrufen musste, aber er sagte nur die beiden Worte: »Oberst Brenton!« »Ja«, fuhr Elinor fort und gewann an Selbstsicherheit, da das Schlimmste vorüber war. Oberst Brenton betrachtet es als Zeichen seines Mitgefühls für das, was vor kurzem geschehen ist, für die trostlose Lage, in die sie das ungerechtfertigte Verhalten ihrer Familie gebracht. Ein Mitgefühl, das natürlich Marian und ich selbst und alle Freunde teilen. Und auch als Beweis seiner großen Wertschätzung ihres Charakters und besonders seiner Billigung ihres Verhaltens bei dieser Angelegenheit. »Oberst Brenton mir eine Pfarrstelle geben. Ist das möglich?« Die Lieblosigkeit ihrer eigenen Verwandten lässt sie erstaunen, woanders Freundschaft zu finden. »Nein«, erwiderte er in plötzlicher Erkenntnis, »nicht erstaunen, sie bei Ihnen zu finden, denn ich kann nicht verkennen, dass ich alles Ihnen, Ihrer Güte verdanke. Ich empfinde es tief. Ich würde es ausdrücken, wenn ich könnte, aber ich bin, wie Sie wissen, kein Redner.« »Sie irren. Ich versichere Ihnen, dass Sie alles, wenigstens beinahe alles, Ihrem eigenen Verdienst und Oberst Brentons Anerkennung verdanken. Ich habe nichts damit zu tun. Bis ich von seiner Absicht erfuhr, wusste ich nicht einmal, dass die Pfarrstelle frei war, und ich wusste auch nicht, dass er solch eine Pfarrstelle überhaupt zu vergeben hat. Dass er mein Freund, ein Freund meiner Familie ist, macht ihm vielleicht... Ja, ich weiß, dass ihm deshalb dieser Gefallen größere Freude macht. Aber auf Ehre und Gewissen, meinem Zureden, verdanken Sie nichts.« Der Wahrheit zuliebe musste sie allerdings eine gewisse Beteiligung an dem Plan zugeben. Aber gleichzeitig war sie so wenig geneigt, als Edwards Wohltäterin zu erscheinen, dass sie mit dem Eingeständnis zögerte, was wiederum den Verdacht verstärkte, der ihm vor kurzem gekommen war. Eine Weile, nachdem Elinor aufgehört hatte zu sprechen, saß er tief in Gedanken versunken da. Schließlich, es klang, als koste es ihn Mühe, sagte er: »Oberst Brenton ist anscheinend ein ganz vortrefflicher und schätzenswerter Mann. So nennt man ihn auch allgemein, und ich weiß, Ihr Bruder hält viel von ihm. Er ist zweifellos ein verständiger Mensch und in seinem Verhalten ganz und gar ein Gentleman.« »Das stimmt«, antwortete Elinor. »Ich glaube, wenn Sie ihn näher kennenlernen, werden Sie alles bestätigt finden, was man über ihn sagt. Und da Sie bald so unmittelbare Nachbarn sein werden, denn das Pfarrhaus ist offenbar ganz nahe beim Herrenhaus, ist das auch besonders wichtig.« Edward gab keine Antwort, aber als sie sich abgewandt hatte, blickte er sie so aufrichtig, so ernst, so trostlos an, als ob er sagen wollte, er wünschte, die Entfernung zwischen Pfarrhaus und Herrenhaus wäre wesentlich größer. Oberst Brandon wohnt, glaube ich, in St. James Street, sagte er und erhob sich von seinem Stuhl. Elinor nannte ihm die Hausnummer. Dann muss ich aufbrechen, um ihm den Dank auszusprechen, den Sie nicht annehmen wollen, und ihm zu versichern, dass er mich zu einem sehr, einem außerordentlich glücklichen Menschen gemacht hat. Elinor bemühte sich nicht, ihn zurückzuhalten, und sie schieden, ihrerseits mit den aufrichtigsten Wünschen für alle ihm bevorstehenden Wechselfälle des Lebens und seinerseits mehr mit dem Versuch, denselben guten Willen zu zeigen, als mit dem Vermögen, ihn auch auszudrücken. »Wenn ich ihn wiedersehe«, sagte Elinor zu sich selbst, als die Tür sich hinter ihm schloss, »wird er Lucys Mann sein.« Und mit dieser unangenehmen Aussicht setzte sie sich nieder, um über die Vergangenheit nachzudenken, sich die Worte zu vergegenwärtigen, zu versuchen, Edwards Empfindungen zu verstehen und natürlich mit Bedauern über ihre eigenen nachzudenken. Obwohl Mrs. Jennings von einem Besuch bei Leuten, bei denen sie noch nie gewesen war und von denen sie deshalb allerhand zu erzählen haben musste, nach Hause zurückkehrte, war sie in Gedanken so viel mehr mit dem wichtigen Geheimnis beschäftigt, an dem sie teilhatte, dass sie sofort, als Elinor erschien, darauf zurückkam. »Also, mein Kind«, rief sie, »ich habe Ihnen den jungen Mann heraufgeschickt. War das nicht richtig? Und ich nehme an, Sie hatten keine großen Schwierigkeiten. Sie fanden ihn nicht abgeneigt, Ihren Vorschlag anzunehmen?« »Nein, Madame, das war auch nicht sehr wahrscheinlich.« »Also, und wie bald wird er dazu imstande sein? Denn davon hängt ja wohl alles ab.« »Leider«, sagte Elinor, »weiß ich so wenig von diesen Formalitäten, dass ich über die Zeit oder die nötigen Vorbereitungen keine Vermutungen anstellen kann, aber ich nehme an, in 2 oder 3 Monaten wird er seine Ordination hinter sich haben.« 2 oder 3 Monate?« rief Mrs. Jennings. »Großer Gott, mein Kind, wie ruhig Sie davon sprechen! Und kann der Oberst 2 oder 3 Monate warten? Du liebe Güte, ich würde dabei die Geduld verlieren. Und obwohl man dem armen Mr. Ferrars gerne einen Gefallen tun möchte, ist es meiner Meinung nach doch nicht der Mühe wert, 2 oder 3 Monate auf ihn zu warten. Es wird sich doch wohl jemand finden lassen, der ebenso gut geeignet wäre, jemand, der schon Pfarrer ist.« »Meine liebe Madame«, sagte Elinor, »was meinen Sie damit? Oberst Brentons einzige Absicht ist doch, Mr. Ferris einen Gefallen zu tun.« »Du liebe Güte, mein Kind! Sie wollen mir doch wohl nicht einreden, dass der Oberst Sie nur heiratet, damit er Mr. Ferris 10 Guineen zukommen lassen kann!« Daraufhin musste das Missverständnis zwangsläufig ausgeräumt werden, und es fand sofort eine Erklärung statt, die beiden zunächst viel Anlass zur Heiterkeit gab, ohne die Freude beider zu beeinträchtigen, denn Mrs. Jennings tauschte nur eine reizende Aussicht gegen eine andere ein, ohne dabei die Aussicht auf die erste ein für allemal aufzugeben. »Ja, ja, das Pfarrhaus ist nur klein«, sagte sie, als der erste Ausbruch von Überraschung und Genugtuung vorüber war, »und höchstwahrscheinlich vernachlässigt. Aber zu hören, wie ein Mann sich für ein Haus, wie ich erst dachte, entschuldigt, das meiner Meinung nach 5 Wohnzimmer im Erdgeschoss hat und leicht, wie mir die Haushälterin einmal erzählte, 15 Gäste unterbringen kann. Und dann noch Ihnen gegenüber, die Sie das Leben in Barton Cottage gewöhnt sind. Das erschien mir ausgesprochen komisch. Aber mein Kind, wir müssen den Oberst daran erinnern, etwas für das Pfarrhaus zu tun und es für sie gemütlich einzurichten, bevor Lucy einzieht.« »Aber Oberst Brandon glaubt anscheinend nicht, dass das Einkommen zum Heiraten reicht.« »Der Oberst ist ein Einfallspinsel, mein Kind. Weil er selbst 2000 pro Jahr hat, glaubt er, dass niemand mit weniger heiraten kann. Verlassen Sie sich darauf, dass ich noch vor Ende September, wenn ich da noch lebe, einen Besuch im Pfarrhaus von Delaford mache, und ich gehe ja nicht, wenn Lucy nicht da ist.« Elinor stimmte mit ihr darin überein, dass sie vermutlich mit der Heirat nicht länger warten würden. Nachdem Edward Oberst Brandon seinen Dank ausgesprochen hatte, machte er sich mit seinem Glück zu seiner Verlobten auf, und als er schließlich in Bartlett's Buildings ankam, war seine Freude so überwältigend, dass Lucy, Mrs. Jennings, die sie am nächsten Tag noch einmal besuchte, um ihr zu gratulieren, versichern konnte, sie habe ihn noch nie in ihrem Leben so munter gesehen. Ihr eigenes Glück und ihre eigene Munterkeit jedenfalls waren ganz unübersehbar, und sie stimmte von Herzen in Mrs. Jennings Hoffnung ein, dass sie vor Ende September alle gemütlich im Pfarrhaus von Delaford zusammensitzen würden. Zugleich gab sie sich so viel Mühe, Elinor das Verdienst, das Edward ihr unbedingt zuschreiben wollte, zukommen zu lassen, dass sie von ihrer Freundschaft für sie beide mit überschwänglicher Dankbarkeit sprach, betonte, wie verbunden sie ihr seien und offen erklärte, dass keinerlei Anstrengung ihnen zuliebe, weder jetzt noch in Zukunft, sie von Miss Dashwood überraschen würde, denn sie traue ihr zu, für Leute, die sie wirklich schätze, alles zu tun. Was Oberst Brandon betraf, so war sie nicht nur bereit, ihn als einen Heiligen zu verehren, sondern bestand obendrein darauf, er müsse als solcher auch in allen weltlichen Angelegenheiten behandelt werden. Bestand darauf, man solle die ihm zukommenden Abgaben kräftig erhöhen und schwor insgeheim, sich in Delaford, soweit irgend möglich, seiner Diener, seiner Kutsche, seiner Kühe und seines Geflügels zu bedienen. Es war nun länger als eine Woche her, seit John Dashwood in der Berkeley Street vorgesprochen hatte, und da sie sich seitdem um die Unpässlichkeit seiner Frau, außer durch eine schriftliche Anfrage, nicht gekümmert hatten, erschien es Elinor nun langsam unumgänglich, ihr einen Besuch zu machen. Es handelte sich dabei allerdings um eine Verpflichtung, die nicht nur ihr selbst widerstrebte, sondern auch bei ihren Gefährtinnen keinerlei Anklang fand. Marian ließ es nicht bei der strikten Weigerung bewenden, selbst mitzugehen, sondern tat alles, um auch ihre Schwester davon abzuhalten. Und obwohl Mrs. Jennings Elinor jederzeit ihre Kutsche zur Verfügung stellte, hatte sie eine solche Abneigung gegen Mrs. John Dashwood, dass nicht einmal ihre Neugier, wie sie nach der jüngsten Offenbarung aussähe, oder ihr dringendes Bedürfnis, sie zu beleidigen, indem sie Edwards Partei ergriff, ihren Widerwillen überwinden konnte, ihr noch einmal zu begegnen. Die Folge davon war, dass Elinor sich allein zu einem Besuch aufmachte, an dem niemandem weniger liegen konnte als ihr, und sich dabei auch noch dem Risiko eines Tête-à-Têtes mit einer Frau aussetzte, die zu verachten keine der beiden anderen so viel Grund hatte wie sie selbst. Mrs. Dashwood ließ sich verleugnen, aber ehe die Kutsche vor dem Haus wenden konnte, kam ihr Mann zufällig heraus. Er drückte seine große Freude aus, Elinor zu sehen, erzählte ihr, dass er gerade auf dem Weg in die Berkeley Street war und bat sie mit der Versicherung, Fanny würde sich über ihren Besuch sehr freuen, ins Haus. Sie gingen die Treppe hinauf ins Wohnzimmer. Es war leer. »Ich nehme an, Fanny ist in ihrem eigenen Zimmer«, sagte er. »Ich gehe gleich hin, denn sie wird bestimmt nichts dagegen haben, dich zu sehen. Ganz im Gegenteil. Jetzt gibt es ja keinen Grund mehr. Aber trotzdem, Marian und dich hat sie immer besonders gern gemocht. Warum ist Marian nicht mitgekommen?« Elinor entschuldigte sie, so gut es ging. »Mir ist es ebenso recht, dass ich mit dir allein sprechen kann«, erwiderte er, »denn ich muss dir alles Mögliche erzählen. Diese Pfarrstelle von Oberst Brandon, stimmt das? Hat er sie Edward wirklich gegeben? Ich habe gestern zufällig davon gehört und wollte zu euch kommen, um Genaueres darüber zu erfahren.« »Es stimmt durchaus. Oberst Brandon hat die Pfarrstelle in Delaford Edward gegeben.« »Tatsächlich. Also das ist höchst erstaunlich. Keinerlei Verwandtschaft, keinerlei sonstige Beziehung zwischen ihnen. Und das heutzutage, wo Pfarrstellen so gutes Geld bringen. Was war diese wert?« »Ungefähr 200 pro Jahr.« »Sieh mal an. Und bei der Weitergabe einer Pfarrstelle von diesem Wert, angenommen, der verstorbene Inhaber war alt und krank und hätte sie wahrscheinlich bald freigemacht, er hätte doch gut und gerne 1400 Pfund dafür bekommen. Und wie kommt es, dass er die Sache nicht vor dem Tod dieses Mannes geregelt hat? Jetzt ist es natürlich zu spät, sie zu verkaufen. Aber ein Mann mit dem Verstand Oberst Brentons. Wie kann er nur in einer so simplen, so selbstverständlichen Angelegenheit so leichtsinnig sein? Naja, ich bin sowieso überzeugt, dass die meisten Menschen voller Widersprüche stecken. Ich vermute allerdings, wenn ich es recht bedenke, dass die Sache sich folgendermaßen verhält. Edward soll die Pfarre nur so lange verwalten, bis derjenige, dem der Oberst die Nachfolge in Wirklichkeit verkauft hat, alt genug ist, sie zu übernehmen. Ja, ja, verlass dich darauf, so ist es.« Elinor widersprach ihm allerdings entschieden und zwang ihn durch den Hinweis, sie selbst habe dabei mitgewirkt, das Angebot von Oberst Brandon an Edward zu übermitteln und müsse daher wissen, unter welchen Bedingungen sie ihm überlassen worden sei, ihr zu glauben. »Es ist wirklich erstaunlich«, rief er, nachdem er zugehört hatte. Was beabsichtigt der Oberst nur damit? Sehr einfach. Mr. Ferris einen Gefallen zu tun. Na ja, was immer Oberst Brentons Absicht sein mag, Edward hat großes Glück gehabt. Erwähne die Sache aber bitte nicht Fanny gegenüber, denn obwohl ich sie eingeweiht habe und sie es mit erstaunlicher Fassung trägt, ist sie gar nicht daran interessiert, dass immer davon geredet wird.